Ist dein Herz von Sünden beschwert, Jesus deiner begehrt. Für dich starb Jesus auf Golgatha, dir ist er heut ganz nah. Für dich starb Jesus auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Für dich starb Jesus auf Golgatha, dir ist er heut ganz nah. Wirf dein Leid auf Jesus noch heut, er hat's ganz dich befreit. Er starb für dich ja auf Golgatha, und er ist jetzt dir ganz nah. Für dich starb Jesus auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Für dich starb Jesus auf Golgatha, dir ist er heut ganz nah. Sieh auf ihn, den Gottes Sohn, er schenkt Freude zum Lohn. Bald kommt der Heiland in Herrlichkeit, Seele, mach dich bereit. Bald kommt der Heiland in Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Bald kommt der Heiland in Herrlichkeit, Seele, mach dich bereit.